gewünscht sind, so hörst du es Tag ein, Tag aus. Jeder Schlag, rechtens oder unrecht, erntet der Masse Applaus. Als Nazi hingestellt, ohne einen blassen Schimmer, die Wicke gibt euch das Recht, Verständnis zu zeigen, das ginge doch zu weit, denn unser Wesen ist schlecht. Wir sind immer noch da, ihr werdet uns nicht verjagen, unser Wille ist stärker als eure Lügen und eure falschen Sagen. Wir sind immer noch da und schon länger als ihr es glaubt. Skinheads halten für ewig zusammen, unser Stolz wird nicht geraubt. Mehr als 20 Jahre jeden Druck ausgehalten, in eine Jugendgeneration lebt. Wir werden den Weg weiter begehen, für uns ist es niemals zu spät. Seid stolz auf euch, lasst euch nicht unterkriegen, nur so kann es weitergehen. Unsere Klasse kann keiner brechen, wir bleiben aufrecht stehen. Wir sind immer noch da, ihr werdet uns nicht verjagen. Unser Wille ist stärker als eure Lügen und eure falschen Sagen. Wir sind immer noch da und schon länger als ihr es glaubt. Skinheads halten für ewig zusammen, unser Stolz wird nicht geraubt. Wird sich ändern, doch Skinheads werden nicht sterben, egal was in Zukunft passiert. Es steht jedem frei, seinen Weg zu wählen, jeder Entschluss wird respektiert. Doch keiner darf leugnen und die Zeit den verfluchen, die ein Leben lang prägen. Das Zeugnis bist nur du allein, dein Leben kann es belegen. Wir sind immer noch da, ihr werdet uns nicht verjagen. Unser Wille ist stärker als eure Lügen und eure falschen Sagen. Wir sind immer noch da und schon länger als ihr es glaubt. Skinheads halten für ewig zusammen, unser Stolz wird nicht geraubt. Wir sind immer noch da, ihr werdet uns nicht verjagen. Unser Wille ist stärker als eure Lügen und eure falschen Sagen. Wir sind immer noch da und schon länger als ihr es glaubt. Skinheads halten für ewig zusammen, unser Stolz wird nicht geraubt.